Deutschlandradio Berlin. Wortspiel. Was ist los mit Donald Nelson? Er hat gute Chancen, als Minister ins Parlament gewählt zu werden, doch von Zuversicht keine Spur. Ehefrau Vera beobachtet merkwürdige Veränderungen in seinem Verhalten gegenüber dem künftigen Schwiegersohn Philipp. Ein Mann, ein Mord. Kriminalhörspiel von Derek Hodinott. Don? Don? Ich bin hier. Warum denn im Dunkeln? Alles in Ordnung? Ja. Ein Drink? Nein, danke. Und du solltest auch keinen mehr nehmen. Bitte. Ich bin nicht betrunken. Trotzdem. Du solltest nicht so viel trinken. Da du so nett bittest. Ich konnte nicht schlafen. Du hast wieder geträumt. Geträumt? Du hast im Schlaf geschrien. Ich weiß nicht, du solltest mal zu einem Arzt gehen. Noch weil ich einen dummen Traum gehabt habe. Es ist doch immer wieder derselbe Traum, schon seit Monaten. Ach Don, warum willst du nicht sprechen darüber? Es wird immer schlimmer. Deiner Ansicht nach. Fast jede Nacht stehst du auf und gehst hinunter, um dich mit Gin volllaufen zu lassen. Hast du Angst vor etwas? Angst? Macht dir irgendwas Kummer? Nur deine wilden Übertreibungen. Ach Don, wie lange soll das noch so weitergehen? Wie lange kann das noch so weitergehen, ohne dass deine Gesundheit darunter leidet? Wenn das Unterhaus wieder zusammentritt, ja, was wenn dann? Du wieder deine nächtlichen Sitzungen hast und nicht genügend Schlaf bekommst? Wenn, das wird schon irgendwie gehen. Was sagst du? Du hast Verpflichtungen. Ach, erzähl mir nichts von meinen Verpflichtungen. Du bist ein bekannter und angesehener Parlamentarier. Du könntest im Schattenkabinett sein. Sagst du? Andere sagen das auch. Scheint dich nicht weiter zu interessieren. Ja, natürlich interessiert mich das. Dann tu etwas! Mach nicht einfach so weiter, wenn du vor der Chance deines Lebens stehst. So immer willst du mich vorwärts peitschen. Du hast zu viel vor mit mir. Und du hast zu wenig Zutrauen zu dir. Und daher trinkst du auch. Ich kann einfach nicht schlafen. Millionen Menschen nehmen Tabletten, weil sie nicht schlafen können. Also ich werde dich morgen früh bei Dr. Harris anmelden. Nein. Wenn du nur auf mich hören würdest. Ich tue nichts anderes, seit wir verheiratet sind. Du bist zu ehrgeizig, mein Schatz. Kommst du wieder ins Bett? Ja, gleich. Wie spät ist es denn? 3:30. Komm bald drauf, ja. Ich möchte, dass du morgen in Form bist. Oh ja, Veras Dinnerparty. Ja, sie erwartet etwas von dir. Soll sie haben. Hab meiner Tochter noch nie etwas verweigert. Was meinst du, ob diese Party dazu dienen soll, ihre Verlobung bekannt zu geben? Oder ist Vera so altmodisch und bringt ihren Freund ins Haus, um erst noch unsere Segenswünsche einzuholen? Ich würde sagen, wir müssen mit beiden rechnen, so wie ich die modernen Mädchen kenne. Sie ist zwar noch nicht 21, aber die jungen Leute kürzen ja gern ab, um zu bekommen, was sie haben wollen. Die Zeiten haben sich geändert. Und die Menschen. Allerdings. Anstand und Ehrlichkeit sind nicht mehr gefragt. Warum sagst du das? In dieser unserer Wohlstandsgesellschaft haben wir alle zu viel zu verlieren. Wir können nicht offen und ehrlich miteinander und mit uns selbst sein. Nur gut, dass deine Wähler dich jetzt nicht hören. Das ist es ja, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Zu dir, meiner Frau, kann ich das sagen, weil du keinen Gebrauch davon machst. Aber die Leute, die mich ins Parlament wählen, um sie doch zu vertreten, dürfen nicht die Wahrheit hören. Denn die schockiert, die tut weh. Ich weiß nicht, warum du so daherredest. Bist du enttäuscht von der Politik? Nicht erst seit heute. Ich bin nur Abgeordneter geworden, weil ich nichts anderes werden konnte. Außerdem war das der einzige Weg, um ein paar Aufsichtsratsposten zu bekommen. Ein Parlamentsmitglied in der Direktion? Ach, ich gehe jetzt wieder ins Bett. Wir müssen früh aufstehen morgen. Vera und ich gehen zum Friseur. Mach wieder das Licht aus, ja? Ja, so bleib nicht mehr so lange hier unten im Dunkeln sitzen. Gute Nacht, Anne. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich werde meine Wähler schon nicht enttäuschen. Gibst du mir bitte den Zucker? Kein Kaffee ohne Zucker nicht ausstehen. Danke. Hier. Hast du eine ganz andere Frisur? Sehe ich erst jetzt. Ich habe mich schon gefragt, ob du sie überhaupt sehen wirst. Steht dir? Mach dich zwar etwas älter, im Großen und Ganzen. Steht dir? War das Mr. Normans Idee? Zum Teil. Übrigens. Ja? Vera, dein Vater und ich wissen so wenig über diesen Mann, den du da aufgekabelt hast. Was tut er? Ach, eine Menge Dinge. Ich meine, von was lebt er? Er ist in der Werbebranche. Ach je. Was ist? Das ist doch ein anständiger Beruf. Und ein anständig bezahlter dazu. Ich weiß nicht, ich hatte mir eigentlich einen Politiker oder Diplomaten erhofft. Ich muss später mit Philipp zusammenleben. Ja, schon gut, schon gut. Ich will mich ja nicht einmischen. Aber? Was aber? Ach, wir wissen so wenig von ihm. Wir sind alle sehr gespannt. Ich weiß, Mutter. Ich habe Philipp und dich bis jetzt im Ungewissen gelassen. Aus einem bestimmten Grund. Was für ein Grund? Ich wollte sicher sein, dass Philipp... Ja, in ein paar Wochen erbe ich schließlich Tante Liliens Vermögen. Mhm. Und ich wollte sicher sein, dass er mich haben will und nicht mein Geld. Und? Bist du jetzt sicher? Oh, ja. Hat er dich schon gefragt, ob du seine Frau werden willst? Mehr oder weniger. Ihr werdet ihn ja heute Abend kennenlernen. Er wird euch sicher gefallen. Martin, nett, dich mal wieder zu sehen. Du lässt dich nicht mehr oft blicken in letzter Zeit. Ich werde langsam alt, Donald. Unsinn. In der Politik zählt nicht das Alter, nur das Glück. Das sind deine eigenen Worte. Ja, aber kein Politiker hat es gern, seine Worte später wieder vorgehalten zu bekommen. Jetzt, da ich über 60 bin und die Knochen zu knirschen beginnen, da zweifle ich jedenfalls sehr am Wahrheitsgehalt dieser Bemerkung. Setz dich doch. Danke. Wo ist Anne? Beim Friseur, zusammen mit Vera. Ich denke, wir werden heute Abend eine Verlobung feiern. Was soll denn das heißen? Dass meine Tochter, die, wie du weißt, bald volljährig ist, sich einen jungen Mann eingefangen hat, ohne die Hilfe oder den Rat ihrer Eltern. Es ist uns gestattet, ihn heute Abend in Augenschein zu nehmen. Zum ersten Mal. Ja, die Zeiten haben sich geändert, wie? Genau das habe ich zu Anne gestern Nacht auch gesagt. Naja, die jungen Leute. Also, Martin, was verschafft mir das Vergnügen? Ich hab da so einiges gehört. Über mich? Ja. Und zwar... Komm, alter Junge, was hast du gehört? Ein Schattenkabinett soll gebildet werden im Hinblick auf die nächsten Parlamentswahlen und... Habe ich auch schon vernommen. Und in Verbindung damit fallen gewisse Namen. Und? Darunter auch deiner. Ich fühle mich geschmeichelt. Ja, also wenn einer einen Platz auf der vorderen Bank verdient, dann du, Don. Danke, Martin. Du bist ein guter Freund. Ja, ich weiß, was ich sage. Ich kenne dich schon lange genug. Ja, das stimmt. Ich könnte dich sogar meinen Schützling nennen. Martin. Ja? Was hast du auf dem Herzen? Nun, Also? Ach, das ist so ein Gerücht. So. Ich messe diesem Geschwätz zwar keine große Bedeutung bei, aber einige Leute beginnen Fragen zu stellen. Geschwätz? Ist es ernst zu nehmen? Das hängt davon ab. Von was? Von dir. Es handelt sich um eine Art Flüsterkampagne. Kampagne? Ja, Kampagne ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Hoffentlich, es lässt auf einen wohl vorbereiteten Angriff schließen. Es ist sicher irreführend, von einer Kampagne zu sprechen, aber... Ein paar Leute reden ganz offen darüber. Über was, Martin? Was ist das für ein Gerede, das im Unterhaus anscheinend die Runde macht? Na ja, also, man munkelt, dass du vor etwa einem Jahr eine Affäre gehabt hast mit einer jungen Frau. Ich verstehe. Na und? Na, was willst du jetzt hören? Ja, das nicht stimmt natürlich. Du hast bereits den Stab über mich gebrochen. Aber nein. Ich doch nicht. Ich sehe es dir doch an der Nasenspitze an. Du hast noch nicht gesagt, dass es nicht wahr ist. Na, vielleicht, weil ich die ganze Sache mit der ihr gebührenden Geringschätzung behandle. Wirklich? Es ist also wahr. Es ist eine Privatangelegenheit. Seit wann hat ein Politiker ein Privatleben? Besonders ein Mann in deiner Position, ein angesehener Bekannter. Bitte, Martin, hör auf. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist mir nicht leicht gefallen, Donald. Das glaube ich dir gern. Eines noch. Einzelheiten. Ich möchte nur wissen, ob es vorbei ist. Schon seit einem Jahr. Es war eine kurze, heftige Angelegenheit. Ein Strohfeuer. Ich bin etwa 6-mal bei ihr gewesen. Das ist alles. War sie verheiratet? Nein, sie war erst 19. Sie hatte ihr Elternhaus verlassen oder das, was davon noch übrig war. Sie brauchte Hilfe. Und vor allem Liebe. Wo ist sie jetzt? Entschuldige, dass ich dir diese Fragen stelle, aber... Schon recht, Martin. Sie ist nicht mehr in England. Sondern? Sie hat einen amerikanischen Geschäftsmann geheiratet. Aber sie weiß, wer du bist. Ja, ich ahne, was du jetzt denkst, Martin. Ich sehe die Gefahr. Wenn du Mitglied einer zukünftigen Regierung wärst... Du brauchst nicht weiterzureden. Du bist dir bewusst, was das für Folgen haben könnte. Natürlich. Tja, so ist das. Da ist man 48 und schon reif für den Schrotthaufen. Ach, das hat doch kein Mensch gesagt. Ich habe es gesagt. Wer ist dahinter gekommen? Also ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und was mit N? Sie weiß es nicht und Vera auch nicht. Sie dürfen es auch nie erfahren. Ich werde tun, was ich kann. Abgeordnete sind schließlich auch nur Menschen. Was wirst du den Freunden sagen? Ich kann nicht gut sagen, dass es nicht wahr ist, aber... Das würde ich auch nie von dir verlangen. Aber ich kann die ganze Geschichte bagatellisieren. Ich wäre dir sehr dankbar dafür. Gibst du mir bitte die Brosche? Welche? Ach, die sternförmige. Dort! Die passt besser zu meinem Dekolleté, findest du nicht? Doch. Danke. Diese Krawatte, ist die richtig? Ein bisschen auffallend. Aber die ist doch dunkelblau. Ich habe zugenommen, das Kleid spannt. Sag mal, übrigens, was wollte denn Martin heute Morgen von dir? Martin? Ja, er kam gerade aus dem Haus, als ich über die Straße ging. Du wolltest nur ein wenig die Zeit totschlagen. Wir wissen doch beide, dass Martin niemals die Zeit totschlägt, ohne ein bisschen aus der Schule zu plaudern. Er ist das größte Klatschmaul des Parlaments. Aber stets auch bemerkenswert gut unterrichtet. Genau. Deswegen möchte ich auch wissen, was er gesagt hat. Worüber? Über die Ministerposten im Schattenkabinett natürlich. Gar nichts. Er hat nicht die leiseste Andeutung gemacht? Ach, nun komm schon, Don. Es ist nur ein Gerücht. Je weniger Leute von diesen Dingen wissen, desto besser. Sagen wir also, dass er nur mal eben schnell vorbeigekommen ist. Das glaubte doch kein Mensch. Warum? Weil du weißt, dass ich weiß, dass Martin weiß, was die Leute im Unterhaus so reden. Oft noch, ehe sie den Mund aufgemacht haben. Es bestehen gewisse Hoffnungen, das ist alles. Auf einen Sessel im Schattenkabinett? Möglicherweise. Oh, ist ja großartig. Genau das, was ich mir erträumt habe. Was für ein Ministerium. Schatzministerium? Muss es wohl sein. Bei deinem Ruf als Finanzmann? Oh, Don! Ich gratuliere. Noch ist es nicht so weit, Em. Daddy! Daddy! Da sind sie. Wie sehe ich aus? Wir sind da! Ich komme, mein Kind! Zieh deine Jacke an, Don. Schnell. Ich bin in einer Minute unten. Geh ruhig schon vor. Ich weiß doch, wie du auf deinen großen Auftritt wartest. Schönes Haus. Wirklich, ich hatte ja keine Ahnung, dass es gibt so vieles, was du noch nicht weißt, Philipp. Den Eindruck habe ich auch. Hallo. Das ist also Philipp. Und das ist meine Mutter. Mrs. Nielsen, ich freue mich sehr. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Wo ist Daddy? Kommt gleich runter. Ach, Vera, du hast ja Philipp noch gar nichts zu trinken gegeben. Oh, entschuldige. Was möchtest du? Wenn es geht, ein Schluck Whisky. Hm? Muss deine neue Flasche aufmachen, dort im Schrank. Eine Sekunde. So, setzen Sie sich doch, Philipp. Ja, danke. Vera hat uns noch gar nichts von Ihnen erzählt. Wie lange kennen Sie sich schon? Seit 3 Monaten. Hat sie wirklich noch nie von mir gesprochen? Nein, Sie waren das am besten gehütete Geheimnis seit der Atombombe. Mir einen so gut aussehenden Mann so lange vorzuenthalten. Sie wohnen in London? Ja. Sind Sie auch hier geboren? Nein, in St. Ives. Ach, wie hübsch. Ihre Eltern leben noch dort? Ja, sie haben ein Hotel. Interessant. Und was machen Sie beruflich? Ich bin in der Werbung tätig, als selbstständiger Berater. Als Berater? Für was? Oh, ich mache so Werbekampagnen für verschiedene Unternehmen. Aber ich bin mein eigener Boss. Ach, wie hübsch, ja. Hier, Philipp, dein Whisky. Oh ja, danke. Du auch ein? Ja, bitte. Sie sind also... Ach, hör doch endlich auf, ihn auszufragen. Das ist die reinste Inquisition. Was ist die reinste Inquisition? Oh, Daddy, du kommst wie gerufen. Mutter benimmt sich mal wieder unmöglich. Oh, Vera. Philipp, das ist mein Vater. Daddy, das ist Philipp Norman. Mr. Nielsen? Daddy? Don, was ist denn? Ist dir nicht gut? »1960. In dem Jahr habe ich mir die Villa auf Mallorca gekauft.« »Ja, Mallorca.« »Aber ich habe sie vor ein paar Monaten wieder abgestoßen. Zu überlaufen, die Inselleute.« Und »wir haben ein Haus bei Paquera.« Oh, »schön da.« mhm. »Aber in den letzten Jahren ist auch dort viel zu viel gebaut worden. Als wir zum ersten Mal hinkamen, weiß ich schon gar nicht mehr, wann das gewesen ist. Da waren dort nur ein Hotel, ein paar Leute am Strand. Jetzt geht's dazu wie in Brighton.« »Formentera. Das soll noch so eine Art Geheimtipp sein.« mhm. »So, und damit lassen wir jetzt die beiden Herren etwas allein. Geht's dir wieder besser, Donald?« »Ja, danke.« »Du bist immer noch blass.« »Trink einen Brandy, so, komm, Vera.« »Ja, ein lieber alter Brauch, fürchte ich.« »Was?« »Uns bei einer Zigarre allein zu lassen.« »Ach so.« Meine Frau liebt es nun mal, gewisse Gepflogenheiten beizubehalten. Sie würde nie auf den Gedanken kommen, dass die Dinge sich ändern müssen. Und die Menschen mit ihnen. Sie hängt sie an der Tradition. Und sie? Ja, Tradition ist recht und gut, wenn sie den Fortschritt nicht aufhält. Und das, nehme ich an, hängt wiederum davon ab, was man unter Fortschritt versteht. So ist es. Ein Brandy? Nein, danke. Jetzt nicht. Darf ich? Ja, bitte, bitte. Zigarre? Ja, gern. Danke. Darf ich Sie etwas fragen? Aber natürlich. Als Sie vorhin reingekommen sind... Bitte entschuldigen Sie, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Das meine ich nicht. Seit ich Ihnen vorgestellt worden bin, sehen Sie mich so merkwürdig an. Ich bitte um Vergebung. Ich dachte... Ich bin froh, dass man uns für ein paar Minuten allein gelassen hat. Um ganz ehrlich zu sein, ja. Ich hatte sie mir etwas jünger vorgestellt. Ich bin 35. Meine Tochter ist erst 20. 21. Nächste Woche. Ein Jahr mehr oder weniger dürfte nicht viel ausmachen, bei so einem großen Altersunterschied. 14 Jahre. Und das ein Leben lang. Eine harte Strafe. Das habe ich nicht gemeint. Aber vielleicht gedacht? Ich darf wohl annehmen, dass Sie mit mir nicht einverstanden sind, Mr. Nielsen. Sie sind sehr direkt. Ich möchte nur wissen, woran ich bin. Es geht nicht darum, ob ich einverstanden bin oder nicht. Es geht hier nur um Veras Glück. Ich leugne nicht, dass Sie sicher sehr auf Frauen wirken. Es geht hier nicht um Frauen, Mr. Nielsen. Es geht um Ihre Tochter. Tut mir leid, dass ich diesen schlechten Start gehabt habe, aber urteilen Sie nicht etwas zu schnell. Schließlich haben wir uns doch gerade erst kennengelernt. Wirklich? Ich habe den Eindruck, dass ich Ihnen schon mal begegnet bin. Philipp? Ja? Es ist schon spät. Das Schlimmste ist überstanden. Deine Eltern waren bezaubernd. Vor allem dein Vater. Wie bist du mit ihm zurechtgekommen? Es geht so. Er hat sich mit der Sache noch nicht ganz abgefunden, wie es scheint. Ja, ich weiß. Er macht sich Sorgen. Weshalb? Wegen meines Alters. Er findet, du hättest dich in einen Jüngeren verlieben sollen. In irgendeinen pickligen, unreifen Jüngling. Ich werde mal mit ihm reden müssen. Hat er dich mit vielen Fragen gelöchert? Nein, das hat deine Mutter getan. Oh, tut mir leid. Mutter kann manchmal ganz schrecklich sein. Ich hatte dich gewarnt. Allerdings. Ich liebe dich. Du bist mir nicht böse? Warum sollte ich dir böse sein? Weil ich so ein großes Geheimnis gemacht habe um meine Familie. Manche Männer... Ich bin nicht wie manche Männer. Natürlich bin ich dir nicht böse, im Gegenteil. Ich kann dich sehr gut verstehen. Ich möchte, dass du mit mir schläfst. Nein, nicht jetzt. Nicht hier. Vera, ich hab was für dich. Ja, ein Geschenk? Zu unserer Verlobung. Ich nehme doch an, deine Eltern werden uns ihren Segen geben. Ach, mach dir nur keine Sorgen um Daddy. Du weißt doch, wie Väter sind, wenn sie eine Tochter verlieren. Dein Haar. Wie es duftet. Du musst jetzt gehen. Vera, wenn wir jetzt verheiratet sind, dann... Du mit deinem Charme. Damit hast du mich damals erobert. Deinen Vater habe ich nicht erobert. Nicht heute Abend. Was dir anscheinend sehr zu Herzen geht. Ich hätte gern, dass auch er mich mag. Überlass das nur meiner Mutter und mir. Sie ist ganz verrückt nach dir. Sie wird Daddy schon rumkriegen. Ich mag ihn. Ja, natürlich, da ist dieser Altersunterschied. Aber es ist schließlich Vera, die ihn heiraten will, oder? Komm endlich ins Bett. Ja, gleich. Muss mich erst nur abschminken. Du bist ziemlich unfreundlich gewesen heute Abend, Don. Tut mir leid. Sicher, du hast dich nicht wohlgefühlt. Trotzdem, du hättest ruhig etwas netter sein können. Ich glaube, Vera war ein bisschen eingeschnappt. Ich war überrascht, das ist alles. Überrascht? Wieso überrascht? Na, über sein Alter. Ich hatte einen jüngeren Verehrer erwartet. Ich auch. Das war doch sicher kein Grund, dieses tragische Gesicht aufzusetzen. Was habt ihr zwei nach dem Essen geredet? Nicht viel. Er sieht sehr gut aus. Findest du nicht? Anne, wirklich. Er ist sicher in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, dass ein Mann in mittleren Jahren einen hübschen jungen Mädchen schöne Augen macht. Aber das einer Frau ist... In deinem Alter... Ach, was ist denn bloß los mit dir heute? Du redest daher, als hättest du noch nie einen Mann gesehen. Ich freue mich nur. Für Vera. Ich finde, sie hat eine gute Wahl getroffen. Wir wissen so wenig über ihn. Ich weiß alles über ihn. Nach einem Frage- und Antwortspiel von 5 Minuten? Na, wie ist seine Vergangenheit? Ohne Zweifel sehr bewegt. Vera weiß, was sie tut. Sie hat ihn sogar absichtlich im Dunkeln gelassen über uns, bis sie ihrer Sache ganz sicher war. Ganz sicher? Ja, dass er sie liebt. Mein Gott, wie naiv. Was meinst du denn damit? Es hat doch vor einigen Monaten in allen Zeitungen gestanden, dass sie 20.000 Pfund von Lilien erbt. Wenn wir auch nicht viel über Mr. Norman wissen, so dürfen wir doch wohl annehmen, dass er lesen kann. Also wie gesagt, Vera weiß schon, was sie tut. Ich bin mit Mr. Norman einverstanden, auch wenn du es nicht bist. Was ist denn? Er ist noch nicht gegangen. Er ist immer noch unten. So ehrlich, Don. Du führst dich auf. Man könnte fast meinen... Ja? Guten Morgen. Guten Morgen, Sie wünschen? Mr. Wilton, bitte. Wie ist Ihr Name? Donald Nielsen. Sind Sie mit Mr. Wilton verabredet? Ja. Augenblick, bitte. Bitte. Sie haben einen Kunden. Keinen Kunden, Mary. Wie oft soll ich das noch sagen? Also dann, Sie haben einen Klienten. Wo ist denn da der Unterschied? Im Honorar. Wie heißt er? Nielsen sagt, er sei mit Ihnen verabredet. Ah ja, ja, ja, ich erinnere mich. Na, und? Da bringen Sie ihn rein. Ich denke, das dürfte ein interessantes Gespräch werden. Bitte, Sir. Danke. Guten Morgen, Mr. Nielsen. Guten Morgen. Ach, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Zigarette? Nein, danke. Ja, ein herrlicher Tag heute. Ja, in der Tat. Ja, ja, also, was kann ich für Sie tun? Ich brauche Ihre Hilfe. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Ich will gleich zur Sache kommen. Ja, bitte, bitte, bitte. Ich weiß, Zeit ist Geld. Es handelt sich um meine Tochter. Sie hat uns gerade ihren Verlobten vorgestellt. Und Sie sind nicht einverstanden mit dem jungen Mann. Ja, sowas kommt vor. Immer wieder. Sie würden staunen, wenn ich Ihnen sage, wie oft wir mit solchen Fällen zu tun haben. Ich hege Zweifel hinsichtlich seiner Motive. Warum? Das weiß ich selber nicht. Ja, bitte reden Sie doch. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht leiden kann. Er erregt nur meinen Argwohn. Sehen Sie, meine Tochter wird demnächst 21 und erbt an ihrem Geburtstag eine Menge Geld, das ihr eine Tante hinterlassen hat. Da kann sie sich glücklich preisen, ja, ja. Und Sie nehmen an, dass der Verlobte nur an Ihrem Geld interessiert ist? Ja, und ich bin sicher, es ist nicht das erste Mal. Ach, Sie meinen, er macht sich einen Sport daraus, reiche Erbin zu heiraten? Nun, ich weiß nicht. Aber warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Haben Sie irgendwelche Beweise? Nein. Sie haben nur den Verdacht? So ist es. Ah, ich verstehe. Und Sie wollen, dass ich den Herrn ein bisschen unter die Lupe nehme? Ja, aber diskret. Ich möchte nicht, dass mein Name auf irgendeine Weise... Nein, nein, sei so unbesorgt. Ich war nicht umsonst 20 Jahre lang bei der Kriminalpolizei. Sie haben sicher viel Erfahrung. Na ja, ja. Ein Mann wie Sie jedenfalls, der im öffentlichen Leben steht. Wieso? Sie sind doch Mitglied des Parlaments. Sie sind anscheinend gut unterrichtet. Eine Empfehlung aus dem Mund eines angesehenen Klienten ist für mich immer von großem Wert, Mr. Nielsen. Ich bin sehr froh und natürlich auch sehr geschmeichelt, dass Sie ausgerechnet mich ausgesucht haben, diesen Auftrag für Sie auszuführen. Sie können ganz beruhigt sein, die Sache wird mit äußerster Diskretion erledigt. Danke. Wenn ich Sie nun um einige Einzelheiten bitten dürfte, Name, Adresse... Philipp Norman, seine Adresse habe ich irgendwo aufgeschrieben. Es ist meiner Frau gelungen, sie aus meiner Tochter herauszubekommen. Ja, hier ist sie. Ja, alle Achtung. Sie kennen die Gegend. Allerdings, man muss ein stattliches Bankkonto besitzen, um dort wohnen zu können. Okay, machen Sie sich keine Gedanken, Mr. Nielsen. Sie haben meinen ausführlichen Bericht in ein, zwei Wochen auf Ihrem Tisch. Aber die Sache ist ziemlich eilig. Es wäre mir daher sehr lieb, wenn ich schon in den nächsten Tagen von Ihnen hören könnte. Nun, wenn es so dringend ist, will ich versuchen, es bis zum Ende der Woche zu schaffen. Aber das bedeutet, Sie werden das sicher verstehen, mehr Arbeit, Überstunden und größere Unkosten. Es ist mir gleichgültig, was es kostet. Sofern ich nur erschöpfend Auskunft bekomme über diesen Mann. Ich muss endlich Gewissheit haben. Überlassen Sie alles nur mir. Mr. Nielsen. Ich setze mich bald mit Ihnen in Verbindung. Hier, meine Adresse und Telefonnummer. Danke. Also dann, Mr. Wilton. Auf Wiedersehen, Mr. Nielsen. Ich dachte, hier in meinem Club können wir besser miteinander reden. Es ist für dich zwar ein Umweg. Ach, das macht doch nichts. Also, mein lieber Martin, was gibt es Neues? Ich habe den Eindruck, man will dir das Verkehrsministerium anbieten. Das war jedenfalls der Stand der Dinge, ehe die Gerüchte ihren Höhepunkt erreichten. Du hast also nicht viel tun können. Es spricht sehr für dein Ansehen in der Partei, Donald, dass sie dir noch immer diesen Sessel reservieren wollen. Aber ich fürchte, er wird mehr über diese Affäre damals wissen wollen. Will er mich denn sehen? Na, wenn du an dem Posten interessiert bist. Natürlich bin ich interessiert, aber... Na, kannst du ihm mehr erzählen, als du mir erzählt hast? Nein. Er möchte von dir die Versicherung... Dass sowas nicht noch mal vorkommt. Ja, und dass diese Geschichte damals in aller Stille zu Ende gegangen ist. Dass nicht das geringste Risiko besteht, dass irgendetwas, das man beweisen kann, wohlgemerkt, herauskommt. Kannst du ihm diese Versicherung geben? Ja, so leicht wird das nicht sein. Irgendjemand scheint ja schon Lunte gerochen zu haben. Wie ist es denn überhaupt zu diesen Gerüchten gekommen? Also, das ist doch die einfachste Sache der Welt, einen Mann, der im öffentlichen Leben steht, in Verruf zu bringen. Nötig sind nur ein paar versteckte Andeutungen. Die Klatschmäuler, die diese dann weitererzählen, die vollbringen den Rest. Sie richten den eigentlichen Schaden an. Festzustellen, wer das Gerücht in Umlauf gesetzt hat, das ist sehr schwierig. Ein etwas ungleicher Kampf, wenn man seinen Gegner nicht kennt, findest du nicht? Es darf jedenfalls nicht zu einem Skandal kommen. Wir müssen an die Partei denken. Ja, Martin, wir müssen an die Partei denken. Guten Morgen, Mr. Nielsen. Warum haben Sie nicht angerufen? Ach, ich war gerade hier in der Nähe. Aber ich möchte nicht, dass Sie hierher kommen. Keine Angst, das ist nicht weiter riskant. Meine Frau will jetzt sicher wissen, wer Sie sind. Ich möchte nicht, dass Sie sich noch einmal hier sehen lassen. Haben Sie verstanden? Hübsch. Sehr hübsch hier bei Ihnen. Schönes Grundstück. Häuser dieser Art werden ja immer seltener. Große Terrasse, gepflegter Rasen. Wirklich sehr, sehr hübsch. Ich wollte Sie heute aufsuchen. Es ist jetzt schon drei Tage her, dass Sie... Ich habe Ihnen diese Mühe erspart. Kundendienst, werden Sie sagen. Oh, ist das ein schöner Tisch. Ja, ich liebe diesen Stil. Louis XIV, nicht wahr? Ja. Unverkennbar. Ja, muss eine schöne Stange Geld gekostet haben. Stücke wie diese erzielen heute Höchstpreise. Lesen Sie nur mal die Auktionsberichte in den Zeitungen. Da war doch neulich ein Gemälde, nicht viel größer als eine Postkarte. Bitte, kommen wir zur Sache. Aber gern. Hier mein Bericht. Sehr ausführlich, wie Sie sehen. Er ist scharf überwacht worden in den letzten 3 Tagen und Nächten. Warum lächeln Sie? Weil Mr. Norman ein sehr intensives Nachtleben führt. Steht alles da drin. Auf diesen 12 Schreibmaschinenseiten. Können Sie mir nicht eine kurze Zusammenfassung geben? Also, Ihre Befürchtungen bezüglich Ihrer Tochter scheinen berechtigt zu sein. Wohlgemerkt, da ist nichts, was sensationellen Charakter hätte. Scheint viel zu verdienen und auch viel auszugeben. Er ist Werbeberater. Er ist befreundet, sehr eng befreundet mit einigen Damen, die ihn alle an den vergangenen Abenden besucht haben. 2 von ihnen blieben sogar über Nacht bei ihm. Die Damen waren alle recht wohlgenährt und wohlgekleidet. Tja, er scheint vor ungefähr 1 Jahr zu etwas Geld gekommen zu sein. Vor 1 Jahr, sind Sie sicher? Ja. Ich konnte allerdings nicht herausbringen, ob er das Geld geerbt hat oder was. Immerhin, es müssen mehrere 1000 Pfund gewesen sein. Und wahrscheinlich hat es einer reichen Witwe abgeschwatzt. Vor 1 Jahr. Das scheint Sie besonders zu interessieren. Soll ich da noch ein bisschen nachgraben, Mr. Nielsen? Nicht nötig. Sonst noch was? Nein. Dann würde ich gern mit Ihnen abrechnen. Sie haben keine weitere Verwendung für meine Dienste? Nein, im Augenblick nicht. Sie haben mir aber sehr geholfen. Die Rechnung ist bei meinem Bericht. Danke. 120 Pfund? Und 12 Schilling und 6 Pence. Ja, ich hatte beträchtliche Auslagen. Mr. Norman reist viel in der Gegend umher und speist in den besten Restaurants. Das geht ins Geld. Aber normalerweise brauchen wir volle 2 Wochen für sowas. Wir haben sehr intensiv arbeiten müssen. Ich gebe Ihnen einen Scheck. Ja, natürlich. Wenn ich sonst noch was für Sie tun kann? Sie müssen es nur sagen, Sir. Danke, ich weiß jetzt, was ich wissen wollte. Wir übernehmen jeden Auftrag. Ich meine, dieser Mr. Norman, wir könnten ja noch in seiner Vergangenheit rumstöbern. Es schien Sie doch zu interessieren, was er vor 1 Jahr getan hat. Aber nein, durchaus nicht. Na, dann muss ich Sie missverstanden haben. Ich dachte, hier ist der Scheck. Nein, ich bin hier im Sessel eingeschlafen. Wo ist Mami? Im Bett. Wie spät ist es? Es ist sehr spät. Oder früh, wie man es nimmt. Was denn? Schon 2 vorbei. Oh, Daddy. Ich bin ja so glücklich. Schau, dieser Ring hier. Ist der nicht herrlich? Oh, ich möchte ihn allen zeigen, allen sagen, dass ich verlobt bin. Ach. Ja. Herrlich, ja, in der Tat. Ein Solitär. Genau den ich haben wollte. Er muss eine Menge gekostet haben. Ach, und wenn schon. Wir sind verlobt. Und du hast noch gar nichts dazu gesagt. Entschuldige, wenn du glücklich bist, bin ich es natürlich auch. Was meinst du, ob ich Mami wecken und ihr die große Neuigkeit mitteilen soll? Sie wird sicher entzückt sein. Du, dann geh ich mal. Vera! Was ist? Mach doch nicht so ein ernstes Gesicht. Ich möchte mit dir reden. Oh, ich weiß. Wenn ein Vater plötzlich vor der Tatsache steht, dass er seine Tochter verlieren soll an einen anderen Mann... Das ist es nicht. Ich wäre sehr froh, wenn du heiraten würdest. Es müsste jedoch der Richtige sein. Mach die Dinge nicht komplizierter, als sie sind. Tut mir leid, aber... Du kennst ihn doch kaum. Du weißt nicht, wie gütig und großzügig er ist. Du weißt nicht, wie sehr er mich liebt. Vera, glaub mir. Es ist so schwierig zu erklären. Er ist fast doppelt so alt wie du. Schon allein das kann einer Ehe zum Verhängnis werden. Vor allem später. Denkst du wirklich, dass 2, die sich lieben, sich viel Gedanken machen über ihren Altersunterschied? Zunächst nicht. Und nachher auch nicht. Du hast ihn von Anfang an nicht gemocht, stimmt's? Schon als du ihn zum ersten Mal gesehen hast, da ist etwas gewesen. Und ich möchte wetten, es war nicht nur sein Alter. Du hast dich so seltsam benommen beim Essen. Ich kann dir das nicht erklären, also bitte frag mich nicht. Aber wenn du mir keine vernünftige Erklärung geben kannst... Gewiss, er ist nicht in der Politik. Das ist es nicht. Was dann? Bitte nicht so laut. Ist es zu hart für dich, dass ich gehe? Das könnte ich zur Not begreifen. Es ist wohl ganz natürlich für einen Vater, seinem Kind das Beste zu wünschen. Die beste Karriere für seinen Sohn, den besten Mann für seine Tochter. Philipp ist der beste Mann für mich. Wie lange kennst du ihn schon? Und du? Wie lange kennst du ihn? Und doch hast du dir bereits eine feste Meinung gebildet über ihn. Oh, Daddy, versuch mich doch zu verstehen. Ich liebe ihn. Und er liebt mich. Ja, tut er das wirklich? Was meinst du damit? Ich habe ein paar Dinge über Mr. Norman erfahren. Was soll ich darunter verstehen? Ich habe gehört, was für ein Leben er führt. Bitte, sei still. Was für Frauen bei ihm übernachten. Was für Frauen? Das glaube ich nicht. Wie kannst du nur so etwas behaupten? Aber es ist wahr, Vera. Ich glaube dir kein Wort. Der Mann taugt nichts. Begreif doch das endlich. Und der Beweis? Wo ist der Beweis? Natürlich hast du keinen. Doch, ich habe einen Bericht in meinem Schreibtisch. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt schlafen. Du weißt nicht, in was du da hineingerätst. Ich glaube nach wie vor, dass Philipp der Richtige ist für mich. Du bist zwar anderer Ansicht, aber es ist schließlich mein Leben. Hör zu. Nein, du kannst dir jedes weitere Wort sparen. Du hast mir den schönsten Tag meines Lebens kaputt gemacht. Vera. Und das verzeih ich dir nie. Gott, ich kann doch nicht zulassen, dass sie diesen Kerl heiratet. Diesen Mörder. Mr. Nielsen? Das ist eine Überraschung. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Ja, aber natürlich. Bitte kommen Sie rein. Einen Drink? Nein, danke. Da ist Gin, das Whisky. Bitte bemühen Sie sich nicht. Bitte. Danke. Also, um was handelt es sich? Um Ihre Verlobung mit meiner Tochter. Ich weiß, wie Sie darüber denken, Sie. Haben sich ja ziemlich klar ausgedrückt. Anscheinend nicht klar genug. Was soll das heißen? Dass Sie Vera nicht heiraten werden. Ich sehe nicht, wie Sie mich daran hindern können. Vera liebt mich. Und Sie, Mr. Norman? Wen lieben Sie? Vera? Oder das Geld, das Sie erbt? Wenn Sie das von mir halten, Mr. Nielsen, dann ist es wohl besser, Sie verlassen. Ich halte noch ganz andere Sachen von Ihnen. Ich möchte daher nicht, dass Sie meine Tochter noch einmal sehen. Das ist eine Warnung. Sie scheinen ja genügend andere Frauen zu besitzen. Ich weiß zwar nicht, warum Sie diese Abneigung gegen mich haben. Aber wie dem auch sei. Ich dulde es nicht, dass Sie so mit mir reden, selbst wenn Sie zufällig im Parlament sind. Ich habe Sie beobachten lassen. Ja, durch einen Privatdetektiv. Na? Und? Was hat er gesehen? Dass ich mal ein paar Mädchen hier oben hatte? Mein Schwanengesang als Junggeselle. Ich lasse nicht zu, dass Veras Leben ruiniert wird von einem, der nur hinter Geld her ist. Von einem Lügner, einem Dieb, einem... Ja? Mr. Nielsen? Nur weiter. Oder haben Sie etwa Angst vor einer Verleumdungsklage? Lassen Sie uns doch vernünftig sein. Nehmen Sie an, dass Vera ein Wort von all dem glauben wird? Haben Sie schon mit ihr gesprochen? Ja. Wahrscheinlich. Aber sie wollte Ihnen nicht zuhören, wie? Was natürlich sehr schlimm für Sie ist, dann. Mitglied des Unterhauses. Zum ersten Mal in Ihrem Leben hat Ihr Publikum Ihnen keinen Glauben geschenkt. Hat Muriel Rivers Ihnen etwa geglaubt? Da vergeht Ihnen das Lachen, was? Muriel Rivers? Nie von ihr gehört. Wer ist das? Was? Das wissen Sie nicht? Sie erwähnen den Namen einer Frau, die ich nicht kenne und erwarten von mir, dass ich Herzklopfen kriege. Nicht Herzklopfen, sondern weiche Knie. Warum? Kommen Sie, Norman. Wie sind Sie zu diesen 10.000 Pfund gekommen? Durch ehrliche Arbeit oder... Durch einen Mord. Durch einen Mord? Haben Sie gesagt, durch einen Mord? Ich muss den Verstand verloren haben. Meinen Sie? Ich habe zwar schon einiges von eifersüchtigen Vätern gehört, aber das Das ist doch einfach lächerlich. Wirklich? Kommt Ihnen das so lächerlich vor einem Jahr in Soho? Ja, da habe ich Sie gesehen. Vom Fenster der gegenüberliegenden Wohnung aus, im Streit mit einem Mädchen. Ich habe gesehen, wie Sie mit ihm gekämpft und wie Sie es schließlich erschlagen haben. Mit einem großen gläsernen Aschenbecher. Und dann, neulich abends, hat meine Tochter Sie mit nach Hause gebracht. Tja, nicht wahr? Wer hätte das gedacht? Als ich Ihnen gegenüberstand, da traute ich meinen Augen nicht. Da war er wieder, der Mann, der mich seit einem Jahr verfolgt hatte im Schlaf. Ich hatte im Traum immer wieder gesehen, wie Sie dieses Mädchen ermordet haben. Sie haben so hart zugeschlagen, dass der Aschenbecher in 1000 Stücke zersprungen ist. Und als sie dann da lag, mit zerschmettertem Schädel in einer immer größer werdenden Blutlache, da wurden sie plötzlich von panischer Angst gepackt, als sie merkten, dass die Vorhänge nicht zugezogen waren. Ich habe ihr Gesicht ganz klar und deutlich gesehen, als sie ans Fenster stürzten, um sie zu schließen. Sie schildern das sehr anschaulich, Mr. Nielsen. Und träumen. Mit offenen Augen. Auch jetzt spüren Sie wieder diese Angst. Ja, weil da plötzlich jemand aufgetaucht ist, der Sie identifizieren könnte. Als den Mörder von Muriel Rivers. Ich habe keine Angst, Mr. Nielsen. Nur eine Frage. Da sitzen Sie, ein bekannter Mann, der mithilft, in diesem Land für Recht und Ordnung zu sorgen. Da sitzen Sie und berichten von einem Mord, der nicht erst jetzt, sondern bereits vor einem Jahr passiert ist. Und Sie berichten dieses Verbrechen nicht der Polizei, sondern mir, einem wildfremden Menschen, den Sie erst zweimal im Leben gesehen haben. Ist das nicht merkwürdig? Warum haben Sie damals als braver, ehrbarer Bürger nicht gleich die Polizei gerufen und ihr erzählt von diesem Gesicht in der Nacht? Nun? Warum sagen Sie nichts? Vielleicht sind Sie es jetzt, der in Panik gerät. Sagen Sie, ist damals nicht ein anderer wegen des Mordes an Muriel Rivers angeklagt und verurteilt worden? Und schmachtet der Betreffende jetzt nicht in irgendeinem Gefängnis? Gewiss. Aber man hat nie das Geld gefunden, das diese Frau in ihrer Wohnung versteckt hatte. Diese 10.000 Pfund. Ja. Wie ich sehe, haben Sie den Fall aufmerksam verfolgt. Kein Wunder, dass Sie nachts nicht schlafen konnten bei dem Gedanken, dass ein völlig Unschuldiger im Gefängnis sitzt. Ich frage Sie nur eins. Nein, Sie haben noch immer nicht meine Frage beantwortet. Warum haben Sie damals nicht die Polizei verständigt? Und überhaupt, was hatten Sie eigentlich zu suchen in jener gegenüberliegenden Wohnung? So? Das ist doch wohl nicht ganz die richtige Gegend für ein Parlamentsmitglied, oder? Ja, jedenfalls nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Hatten Sie vielleicht eine kleine Freundin dort versteckt? Und Sie besucht in jener Nacht? Und müssen Sie am Ende sogar im Schlafzimmer jener jungen Dame gewesen sein, um diesen Mord beobachten zu können? Aber, wenn das Ihre Wähler wüssten. Kein Wunder, dass Sie den Mund gehalten haben. Es blieb Ihnen nichts anderes übrig. Denn sonst wäre es zu einem öffentlichen Skandal gekommen, zu einer Scheidung. Hören Sie auf! Ich glaube, nun brauchen Sie doch was zu trinken. Ein Whisky wird Ihnen gut tun. Ja, es ist wie beim Schach, nicht wahr? Sie wollten mich in die Enge treiben und nun setze ich Sie matt. Hier, Ihr Whisky. Ich hoffe, Sie sind sich über Ihre Lage im Klaren, Nielsen. Wenn es mir an den Kragen geht, dann auch Ihnen. Wenn wir allerdings unser beiderseitiges Wohl im Auge behalten, dürfte nichts passieren. Sie gehen? Auf Wiedersehen, Mr. Nielsen. Angenehme Träume. Don? Was ist denn? Vera. Wo ist sie? Da oben, in ihrem Zimmer. Sie packt ihre Koffer, sie will fort, sie will zu Philipp. Kommt nicht in Frage. Gestern Nacht. Was hast du bloß zu ihr gesagt? Ich gehe mal zu ihr hinauf. Nein, warte. Wo bist du gewesen? Ich habe dich überall vergeblich zu erreichen versucht. Ich dachte, du wolltest heute Morgen ins Parlament. Ich hatte etwas zu erledigen. Don, was hast du gestern Nacht zu ihr gesagt? Ach, nichts. Ja, warum will sie dann aus dem Haus? Du hast ihr gesagt, sie soll Philipp nicht heiraten, stimmt's? Er ist nicht der Richtige für sie. Oh, du bist ein Narr. Ein ausgemachter Narr. Ich will sie nur beschützen. Vor was denn? Wenn du mich fragst, du bist es, vor dem sie beschützt werden muss. Was meinst du genau damit? Genau das, was ich sage. Du bringst sie noch so weit, dass sie sich gegen uns wendet. Aber dieser Kerl ist ein Betrüger. Ach, deine Abneigung gegen Philipp wird allmählich pathologisch. Was steckt dahinter? Das habe ich dir doch schon gesagt. Hast du Angst? Angst? Sie zu verlieren? So was soll ja zuweilen vorkommen, bei übervorsorglichen Vätern. Wo willst du hin? All dem ein Ende machen. Ein für alle Mal. Mr. Norman? Am Apparat. Hier ist Donald Nielsen. Ah, der verehrte Herr Schwiegerpapa. Ich mache Ihnen ein Angebot. Und zwar? 40.000 Pfund. Und ich? Was soll ich dafür tun? Sind Sie interessiert? Vielleicht. Ja oder nein? Ja. Dann möchte ich, dass Sie einen Brief schreiben. An wen? An Vera. Und was soll drinstehen? Dass Sie die Verlobung rückgängig machen. Sie werden schon die richtigen Worte finden. Und dafür... 40.000 Pfund. Wann? Heute Abend. Aber da habe ich bereits eine Verabredung. Ich sagte, heute Abend. Wo haben Sie das Geld so schnell beschaffen können? Meine Sache. Na schön. Und noch etwas. Aha. Die Sache hat einen Haken. Nein, das nicht. Aber? Ich möchte, dass Sie bis zum Wochenende das Land verlassen haben. Ein angemessener Wunsch für 40.000 Pfund. Wo treffe ich Sie, um das Geld in Empfang zu nehmen? Auf einem Rastplatz an der A3, heute Abend um 9. Ich erkläre Ihnen, wie Sie dorthin kommen. Pünktlich. Pünktlich auf die Minute. Haben Sie den Brief? Haben Sie das Geld? Es ist hier, in dieser Aktentasche. Wie ein Geschäftsmann. Ich bin gebührend beeindruckt. Möchten Sie den Brief erst lesen? Möchten Sie das Geld erst zählen? Wenn Sie mir trauen, dann traue ich auch Ihnen. Also, dann? Hier. Der Brief. Das Geld. Was ist? Glauben Sie wirklich, dass damit alles erledigt ist? Sie haben den Brief. Aber Sie sind nach wie vor eine Bedrohung für mich, wo immer Sie auch sein mögen. Und das passt mir nicht. Hören Sie, Sie werden doch nicht ausgerechnet an einer Hauptstraße... Eine Fehlzündung. Wer achtet schon darauf? Aber... Mein Gott. Ist da jemand? Was? Sie... Wilden. Einmal Polizist, immer Polizist, Mr. Nielsen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Aber wie? Ich bin Ihnen gefolgt. Ich folge Ihnen schon, seit ich Ihnen meinen Bericht ins Haus gebracht habe, was Sie so nervös gemacht hat. Ich dachte mir gleich, dieser Mr. Norman ist sicher interessanter, als er aussieht. Es scheint, dass ich recht gehabt habe. Ich musste es tun. Wegen meiner Tochter. Dieser Mann ist ein Mörder. War ein Mörder. Denn er ist ja tot. Das sind Sie jetzt auch. Was? Ein Mörder. Hängt es zusammen mit dieser Geschichte vor einem Jahr? Ja. Sind Sie ihm damals zum ersten Mal begegnet? Ich habe ihn beobachtet, von einem Fenster aus. Ein reiner Zufall. Ach, kommen Sie, erzählen Sie es mir im Wagen. Ich habe ihn etwas weiter unten geparkt. Wo fahren wir hin? Wohin wohl? Natürlich zur nächsten Polizeistation. Was ist in der Aktentasche? Geld? Nein, Papier. Nur Papier. Und was ist das hier? Ein Brief. Ah. Komischer Brief. Wieso? Ebenfalls nur Papier. Leeres, weißes Papier. Sie hörten Ein Mann, ein Mord. Kriminalhörspiel von Derek Hordinott. Mit Herbert Mensching, Rosemarie Fendel, Annemarie Kuster, Rolf Becker, Arnold Marquis, Horst Balke und Heidemarie Rohweder. Regie Klaus Mehrländer. Produktion SDR 1972.